Radio Lippewelle Hamm mit dem Bürgerfunk. Auf Musik und Inhalte hat die Lippewelle keinen Einfluss. Kunst und Kultur im Bürgerfunk der Radio und Hamm im Studio Klaus Schüppchen. Guten Abend und willkommen in der Sendung Kunst und Kultur der Radiorunde Hamm im Studio Klaus Schüppjetz. Ja, obwohl wir bereits die Hälfte des Monats November hinter uns haben, doch noch ein paar Anmerkungen zu dem 11. Monat im gregorianischen Kalender. Rinan, Bokumhöfel, Wiesens, Berge, Öntrop. Statt live vor Ort, immer mittendrin. Die Radiorunde Hamm auf der 105.0. Ja, ich habe ja gerade über den 11. Monat im Jahr gesprochen, aber das war natürlich nicht immer so, denn der Monatsname November kommt aus dem Lateinischen, Nove, das heißt 9. Und im Zuge einer Kalenderreform, und das war um das Jahr 450 vor Christi, wurde der Januar als Jahresanfang festgelegt. Also um 2 Monate nach vorne verlegt. Aber der Monatsname November blieb erhalten. Also jetzt der 11. Monat im Jahr. Weitere November-Anmerkungen folgen. Übrigens, das noch gesagt, alle Songs der heutigen Sendung beinhalten den Monatsnamen November. Und alle Titel der heutigen Sendung sind auf unserer Homepage www.radiorundeham.de unter Playlist noch nachzulesen. Until I can see nothing at all, only 1. Januar im November begann genau wie der Mai an einem Donnerstag. Und das war der einzige gesetzliche Feiertag hier bei uns in NRW. Aber es gibt natürlich einen weiteren Denktag, und zwar der evangelischen Kirche, den Buß- und Bettag, der allerdings bei uns hier in NRW kein gesetzlicher Feiertag ist. Ich glaube allerdings in Sachsen, ob man da unsere Sendung hört heute Abend, das weiß ich natürlich nicht. Ja, außerdem ist es natürlich ein Monat des Besinnen und des Gedenken. Aber der letzte Sonntag im November kann auch schon mal der erste Advent sein. Allerdings in diesem Jahr ist das nicht der Fall. Virginia, Baltimore, all around the world, and your girl gets this message that you ain't coming back. She's sitting back in a room, the lights is off, she's crying, and then my voice comes in, pow, in the middle of the night, and this is what I told her for you. Every time I make a run, girl, you turn around and cry. I ask myself why, oh, why. See, you must understand, I can't work a 9-to-5, so I'll be gone till November. Said I'll be gone till November, I'll be gone till November. You tell my girl, you I'll be gone till November, I'll be gone till November, I'll be gone till November. You tell my girl, you I'll be gone till November. January, February, March, April, May. I see you crying, but girl, I can't stay. I'll be gone till November, I'll be gone till November. And give a kiss to my mother. When I come back, there'll be no need to clock. I have enough money to buy out the blocks. Tell my brother go to school in September, so he won't mess up in summer school in the summer. Tell my cousin Jerry, wear his condom. If you don't wear condom, you see a red rum. Oh, oh, oh, oh. You suffer MCs, you got no flow. I heard you style, you S-O-S-O. Every time I make a run, girl, you turn around and cry. I ask myself why, oh why. See, you must understand, I can't work a 9-to-5, so I'll be gone till November. Said I'll be gone till November, I'll be gone till November. I'll be gone till November. You tell my girl, yo, I'll be gone till November. January, February, March, April, May. I see you crying, but girl, I can't stay. I'll be gone till November. I'll be gone till November. Go give a kiss to my mother. I had to flip nothing to turn it into something. Hip hop turns to the future rock when I smash a pumpkin. Commit treason, then I have a reason to hunt you down. It's only right, it's rapping season. Yeah, you. The loud voice, posing like the top choice voice. I make the hearse out of your Rolls Royce. Besides, I got my girl to remember, and I committed that I'll be back in November. Every time I make a run, girl, you turn around and cry. I ask myself why, oh why. See, you must understand, I can't work a 9-to-5. January, February, March, April, May. I see you crying, but girl, I can't stay. I'll be gone till November. I'll be gone till November. December, you give a kiss to my mother. I know the hustle's hard, but we got an enterprise. Jetzt zu den Sternkreiszeichen im November, denn da gibt es zwei, und zwar bis zum 22. November den Skorpion. Den in diesen Sternkreiszeichen Geborenen sagt man nach, sie sollen sehr individuelle Menschen sein, die eine eigene Meinung haben und Herausforderungen nicht scheuen. Ab den 23. November dann das Sternkreiszeichen Schütze, und den Schützen sagt man nach, er sei sehr freiheitsliebend, weltoffen und liebe die Abenteuer. Don't ever wanna hear those words. uns auch im Netz unter www.radiorundeham.de. Radio Runde Hamm, immer nah dran. Ja, wenn ich jetzt gerade über die Sternenkreiszeichen gesprochen habe, dann zu einigen ja, Bekannten, die im Monat November geboren wurden. Die fangen mal an mit den weiblichen Geburtstagskindern, und zwar Marie Curie, Katja Riemann, Astrid Lindgren, Grace Kelly, Selma Lagerlöf, Hera Lindgren und vielleicht kennt jemand auch noch Marika Röck. Und es gäbe natürlich weitaus mehr, aber ich glaube, bei denen lasse ich es erstmal bewenden. Ja, und nicht nur weibliche wurden im November geboren, sondern natürlich auch männliche, wie zum Beispiel Martin Luther, Prinz Charles, Boris Becker, Friedrich Schiller, Winston Churchill, Leonardo DiCaprio, Robert Kennedy und Olli Dietrich. Naja, und auch da gibt es weitaus mehr, aber ich glaube, dabei sollte ich es dann auch schon belassen. Sweet Wenn ich vorhin gesagt habe, der Monat des Besinnens und des Gedenken, dann ist das natürlich nicht nur so. Es gibt auch einige frohe Tage. Und damit meine ich nicht nur die Geburtstage, sondern zum Beispiel auch den St. Martins-Umzug, von einigen Schlauern mittlerweile auch als Laternenfest umgetauft. Außerdem wird am 11.11. um 11.11 Uhr die närrische Jahreszeit eingeläutet. In vielen Städten, besonders im Rheinland, ist es ein wichtiger Termin für die Karnevalisten. Aber natürlich nicht nur im Rheinland, sondern auch hier bei uns in unserem Sendegebiet. Hier schlägt das Herz lokal. Unser Herz schlägt lokal. Ja, und natürlich gibt es auch für den November einige Bauernweisheiten. Ich habe hier mal ein paar rausgesucht. Und zwar: hängt das Laub in den November hinein, so wird der Winter lange sein. Oder: viel Nebel im November, viel Schnee im Dezember. Oder: November hell und klar ist übel fürs nächste Jahr. Ja, das waren ja eben nur jetzt drei der sicher über 100 Novemberweisheiten, aber jetzt erst einmal wieder Musik. It was a cold, cold night that evening back in November when I caught your eye. Didn't know when to let go, so I held on tight. Hanging out for some adventure when I realized that you're always searching for more. Oh, and the world is a mysterious place. It can work in your favor, it can work in strange ways. Oh, you left me in the cold of the winter. I was out on my own. Oh, you left me in the cold of the winter. My heart was heavy. You were gone, gone, gone. It was a cold, cold night. That evening back in November when I caught your eye. Little nun, did I your temper never be the same. Never feel like it all was before. Oh, and the world is a mysterious place. It can work in your favor. It can work in strange ways. Oh, you left me in the cold of the winter. Out on my own. Oh, you left me in the cold of the winter. My heart was heavy. You were gone, gone, gone. Oh. Während wir uns hier auf der nördlichen Halbkugel mit der etwas kälteren Jahreszeit anfreunden müssen, geht es auf der südlichen Halbkugel dem Sommer entgegen. Beispiel Vietnam um die 0 bis 10 Grad. Natürlich gab es auch schon ein paar Tage, da war es wieder wesentlich höher. Aber es bleibt natürlich kalt und es wird noch kälter werden. Und in Australien kann es dann um die Jahreszeit zwischen 15 und 30 Grad warm werden. Aber deshalb müssen wir nicht alle jetzt in den Süden fliehen, denn auch bei uns wird es ja wieder warm. Aber es muss ja nicht unbedingt so heiß und trocken werden wie im Sommer 2018. Expression of her feeling. I swear I had no idea she'd been holding and concealing. Such a storm of words unsaid, that absurd as it appears, had been blowing in her head for 27 years. I knew I had a face, so I grabbed my Davy Crockett, threw a scarf around my neck, $20 in my pocket. I found her in the same old place, pamphlet in her fist. When I saw her in long face, she said, well, look at who it is. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the clown. Tower. Sunday, November late. She was older, still alluring. Her hair graying longer than it ever had been during the days we loved and slept in her bed of painted wood, in the little place she kept in a crumbling neighborhood. We walked along a while like we were old companions, but I could feel the gulf between us yawning like a canyon. She with her church and code, her extravagant beliefs, me a creature of the road, a child of dust and grief. Cigarette and blue smoke rings at the ceiling. Said, if your problem is long standing, man, then why don't you try kneeling? By your face, I see you're still a sinner in the mist, setting up your little will as king in place of his. I said, I've heard about sin down the long wheels of ages, a cracked book of lies with a thousand twisted pages. Then I looked her in the eye and asked her clear and plain, if your religion was a lie, then what would remain? She said, I've got my beaten heart and I've two loving hands to heal with, and there's nothing in my day that I ain't got the strength to deal with. I said, darling, I profess the same applies to me, and as for all the rest, we agree to disagree. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the Clown. Ja, jetzt etwas Kulturelles im Monat November, denn die Sendung heißt ja schließlich Kunst und Kultur. 2001 gab es den US-amerikanischen Spielfilm Sweet November mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Die Zeitschrift Cinema schrieb damals, ich lese das mal eben ab, der Regisseur Pat O'Connor wandle lustvoll auf dem schmalen Grat zwischen großen Gefühlen und großen Kitsch, nicht ohne ab und zu auszurutschen. Außerdem gab es einen Film aus Estland 2017, Titel November, ein Fantasy-Drama-Spielfilm. Der Inhalt, ein Dorf in Estland im 19. Jahrhundert, wird von Geistern, Werwölfen und von dem Teufel selbst bewohnt. Aber auch einen österreichischen Film gab es mit dem Titel Oktober-November mit Nora von Waldstätten, die sicher einige von den Bodensee-Krimis im ZDF kennen, und außerdem noch mit Sebastian Koch. Der Film beschäftigt sich mit dem Problem einer entfremdeten österreichischen Familie. Hier auch zwei Bücher, die sich mit dem November beschäftigen. Einmal von Johannes Klär, der Roman Vier Tage im November. In dem Buch berichtet er von seinem Einsatz als Bundeswehrsoldat in Afghanistan. Afghanistan. Und dann noch der Roman Niemand liebt November von Antonia Michaelis. Dazu einige Expertenmeinungen. Ein großer Roman, eine starke, zugleich verletzliche Heldin inmitten mörderischer Geheimnisse zwischen Traum und Realität und atemlos spannend. Natürlich gab es im November auch einige Ereignisse der Weltgeschichte, hier nur ein paar aufgezählt. Am 1. November 1512 wurden die Deckenfresken von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle enthüllt. Die Gründung der Europäischen Union am 1. November 1993. Am 8. November 1960 wurde John F. Kennedy als jüngster Präsident der USA gewählt, aber bereits am 22. November 1962 in Dallas ermordet. Am 12. November 1918 erhalten Frauen in Deutschland das Wahlrecht. Nach 120 Jahren Bauzeit wird am 18. November 1623 der Petersdom durch Papst Urban den 8. eingeweiht. Die Frage stellt sich natürlich, wird die Einweihung des Berliner Flughafens auch so lange dauern? Naja, wir warten mal ab. So, und am 30. November 1990 wurde der Abriss der Berliner Mauer beendet. Liebe Hörer der Radiorunde Hamm, das war es mit einem Blick auf den 11. Monat im Jahr, dem November, in der heutigen Sendung, wenn auch bereits die Hälfte des Monats schon um ist. Natürlich bin ich sicher, dass es noch weitaus mehr über diesen Monat November zu berichten gäbe, aber auch die Sendezeit ist natürlich begrenzt. Dann soll es das dann auch für heute genug sein. Pub o' whiskey November, from we by the way to fly. She was in love with the pilot, and he was in love with the sky. and they played the moonlight serenade over Cape York Peninsula, down the coast to the Daintree, Queensland, Australia, where you can go up the river in a beautiful dugout canoe. But don't use your hand for a paddle, crocodile waiting for you. And don't step on a death adder or tread in the cattle poo. Just walk in the Garden of Eden with a big fella palm cockatoo. Up a whiskey November, from Weep by the way to fly. She was in love with the pilot, and he was in love with the sky. Now my brother, he works for Comalco, driving the big machine. My sister, she works in the motel, she washes his overalls clean. My mother, she knows the bush tucker, she knows that one, you know what I mean. And you could end up a dead fella, so don't eat the gitchy bean. Have a whiskey November, from Weep by the way to fly. She was in love with the pilot, and he was in love with the sky. Now they're talking about a space station to send up the satellite. They don't tell much to the people, but the people, they have the right to hold on to their dreaming, a nature world unknown, a golden opportunity to leave this old earth alone. Up a whiskey November, from Weep by the way to fly. She was in love with the pilot, and he was in love with the sky. And they played the moonlight serenade over Cape York Peninsula, and down the coast to the Daintree, Queensland, Australia. Yes! Klickt euch rein unter www.radiorundeham.de. Ja, zum Schluss der Sendung natürlich noch eine ganz wichtige Anmerkung, dass ich allen, die im November geboren wurden, zum Geburtstag gratulieren möchte. Ich wünsche alles Gute für die Zukunft und dass Sie noch viele, viele Sendungen der Radiorunde Hamm sich anhören. Jetzt noch einen restlichen angenehmen Abend und bis zu einer der nächsten Sendungen. Der Radiorunde Hamm, hier und euer Klaus Schüpplitz.